34. Welches ist das Ziel des Nationalsozialismus nach der Beendigung des Freiheitskampfes? Unser Ziel heißt, ein Leben in Ehre und Freiheit im Zeichen der nationalsozialistischen Weltanschauung, die Sicherung und Mehrung des Bestandes des deutschen Volkes, Erweiterung seiner Lebens- und Ernährungsbasis und darüber hinaus Sicherung der Entwicklung aller friedlichen und wertvollen Völker in Europa. Wir werden den erkämpften Raum zum Nutzen des ganzen Volkes gestalten. Wir werden die sozialistische Idee verwirklichen und das deutsche Volk zu einer wahrhaft hohen Lebensform im Sinn unserer nationalsozialistischen Weltanschauung bringen. Unsere Söhne werden als Neubauern auf freiem Boden leben und werden unserem Volk volle Nahrungsfreiheit geben. Ein neuer Adel aus Blut und Boden wird germanisch-deutsche Wirklichkeit werden. Unsere Werkstätten und Fabriken werden durch vielfältige Gütererzeugung das deutsche Leben bereichern. Der Wert der Persönlichkeit wird sich im vollsten Maße für jeden Einzelnen in seinem Aufstieg auswirken zum Nutzen unseres Volkes. Gerechte Löhne werden allen Schaffenden die Möglichkeit geben, an dem Leben des Volkes teilzuhaben und in den Genuss der großen Geistes- und Kulturgüter unseres Volkes zu kommen. Und wenn wir aus der Enge unseres bisherigen Raumes herausgetreten sind, dann erst wird die deutsche Kultur sich ihrer Bedeutung und Aufgabe entsprechend entfalten können. Dann wird unsere deutsche Frau und Mutter noch freudigen Herzens bereit sein, Kindern das Leben zu geben und sie hineinzuführen in die strahlende Helle wirklich germanisch-deutschen Lebens. Es wird die Zeit kommen, wo unser Volk in wahrhaft germanischer Größe, unangefochten von wesensfremden Ideen, ein reines, edles und inhaltsreiches Leben in Ehre und Freiheit führen wird. Und das ist's, wofür wir kämpfen. Das ist's, wofür unser großer Führer in Selbstlosigkeit und Treue jahrzehntelang gerungen und seinem Volk den Weg gewiesen hat. In unserem Kampfe lodert Gott und Gott wird diesen edlen Kampf segnen. 35. Wie können wir dem Vernichtungswillen unserer Feinde begegnen und wie erringen wir den Sieg? Jeder Deutsche muss sich darüber klar sein, dass erstens dieser Krieg ein weltanschaulicher Krieg ist, dass zweitens dieser Krieg nicht durch Waffen allein entschieden wird, sondern von den bewussten und gläubigen Trägern der reineren und stärkeren Weltanschauung, dass drittens das ganze deutsche Volk geeint im Glauben an unsere heilige Sache, an unseren Führer und die nationalsozialistische Weltanschauung eine einzige Front bilden muss. Glaube und Wille machen uns unüberwindlich. Wir begegnen daher dem feindlichen Vernichtungswillen mit einem noch fanatischeren Behauptungswillen in dem unerschütterlichen Glauben an unseren Sieg. Wir glauben an diesen Sieg, an unsere große, gerechte und heilige Sache. Wir glauben an die große Kraft unseres im Nationalsozialismus geeinten Volkes und Führers. Wir glauben, dass uns der Nationalsozialismus zu einem hohen und schöpferischen, unserem germanischen Blute entsprechenden Daseinsform führen wird. Wir glauben, dass das große germanisch-deutsche Zeitalter kommen wird, das Zeitalter schönster Kulturschöpfungen und größter Leistungen im Zeichen des deutschen Sozialismus. Wir glauben an Gott und eine göttliche Weltordnung, die letztlich alles Reine, Starke und Edle siegen lässt. Wir glauben an die gottgewollte Sendung unseres Volkes als Kraftquelle wahren germanischen Lebens in Europa und an die Sendung des Reiches als erhaltende und ordnende Macht. Das ist unser Glaube. Rein, edel und stolz zu leben und sich selbstlos bis zum Letzten für die Volksgemeinschaft einzusetzen, das ist unsere Ehre. Dem Führer im Einsatz für die Volksgemeinschaft in Gehorsam und Pflichterfüllung bis zum Letzten zu folgen, das ist unsere Treue. Heute ist Treue alles. Treue zu unserem Führer, Treue zu unserem Volk. Wir wissen, dass auch der fanatischste Gegner zerbricht an einem noch fanatischeren Widerstand. Weder das Menschenmaterial noch die moralische Kraft des Gegners sind unerschöpflich. Wir wissen, dass wir die große Frage des Schicksals nach dem Sieg mit der Standhaftigkeit zu unseren Gunsten beantworten. Glaube, Treue und ein eiserner Wille an der Front wie in der Heimat geben unseren Waffen den Sieg. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ein Glaube und ein Wille. dann kann uns der Sieg nicht genommen werden. Ich glaube und bekenne, dass ein Volk nichts höher zu achten hat als die Würde und Freiheit des Daseins, dass es diese bis zum letzten Blutstropfen verteidigen soll, dass es keine heiligere Pflicht zu erfüllen, keinem höheren Gesetz zu gehorchen hat, dass der Schandfleck einer feigen Unterwerfung nie zu verwischen ist, dass dieser Gifttropfen im Blute eines Volkes in die Nachkommenschaft übergeht und die Kraft späterer Geschlechter lähmen und untergraben wird, dass die Ehre des Königs und der Regierung eins ist mit der Ehre des Volkes und das einzige Palladium seines Wohles, dass ein Volk unter den meisten Verhältnissen unüberwindlich ist in dem großmütigen Kampfe um seine Freiheit, dass selbst der Untergang dieser Freiheit nach einem blutigen und ehrenvollen Kampfe die Wiedergeburt des Volkes sichert und der Kern des Lebens ist, aus dem einst ein neuer Baum die sichere Wurzel schlägt. Ich erkläre und beteuere der Welt und Nachwelt, dass ich die falsche Klugheit, die sich der Gefahr entziehen will, für das Verderblichste halte, was Furcht und Angst einflößen können. Dass ich die wildeste Verzweiflung für weiser halten würde, wenn es uns durchaus versagt wäre, mit einem männlichen Mute, das heißt mit ruhigem, aber festen Entschlusse und klarem Bewusstsein der Gefahr zu begegnen. Dass ich die warnenden Begebenheiten alter und neuer Zeit, die weisen Lehren ganzer Jahrhunderte, die edlen Beispiele berühmter Völker nicht im Taumel der Angst unserer Tage vergesse und die Weltgeschichte hingebe für das Blatt einer lügenhaften Zeitung. Dass ich mich rein fühle von jeder Selbstsucht. Dass ich jeden Gedanken und jedes Gefühl in mir, vor allem meinen Mitbürgern, mit offener Stirn bekennen darf, dass ich mich nur zu glücklich fühlen würde, einst in dem herrlichen Kampfe um Freiheit und Würde des Vaterlands einen glorreichen Untergang zu finden. Verdient dieser Glaube in mir und in den mir Gleichgesinnten die Verachtung und den Hohn unserer Mitbürger? Die Nachwelt entscheide hierüber. Karl von Clausewitz. Der große König hat in einem erbitterten Krieg mit 3,5 Millionen Menschen gegen 50 Millionen Feinde gekämpft. Er hat in scheinbarer Aussichtslosigkeit von seiner Umgebung nicht mehr verstanden, den Sieg errungen, weil er an seine große Sache geglaubt hat und weil er standhaft war. Der große König war das eherne Gewissen der Nation. Der Führer am 11. September 1943. Das Schicksaliens selbst aber mag für alle auch eine Lehre sein, um in Stunden der härtesten Bedrängnis und der bittersten Not niemals dem Gebot der nationalen Ehre zu entsagen, treu zu unserem Bundesgenossen zu stehen und gläubigen Herzens das zu erfüllen, was die Pflicht zu tun uns auferlegt. Dem Volke, das viele Prüfungen vor der Vorsehung besteht, wird am Ende der Allmächtige als Lohn den Lorbeerkranz des Siegers und damit den Preis des Lebens reichen. Dies muss und wird aber unter allen Umständen Deutschland sein. Der Führer am 8. November 1943. Wenn dieser Krieg einst beendet sein wird, dann werden die größten Lorbeeren mehr unserem Glauben und unserer Beharrlichkeit als der einmaligen Tatkraft und damit einzelnen Aktionen zuzuschreiben sein. Solange uns diese Kraft des nationalsozialistischen Glaubens bleibt, brauchen wir nicht nur nicht zu verzweifeln, sondern wir können im Gegenteil mit stolzer Zuversicht in die Zukunft blicken. Deutsches Volk, sei beruhigt, was auch kommen mag, wir werden es meistern. Am Ende steht der Sieg. Ende des Buches.